Kundgabe 4044. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.05.1947. Dornenvoller Weg. Gnade Gottes. Euer Weg ist schwer und dornenvoll, doch Kraft und Gnade steht euch ungemessen zur Verfügung. Und so ist auch der schwerste Weg erfolgreich zurückzulegen, so ihr euch nur meiner Gnadengabe bedienet, die euch Kraft in aller Fülle zuführt. Ich selbst habe ihn euch vorgezeichnet. Und da meine Liebe und Weisheit allem zugrunde liegt, könnet ihr wahrlich unbeschwert die Tage hinnehmen, wie sie an euch herantreten. Ihr brauchet euch nicht bedrückt zu fühlen, sondern könnet ständig hoffen auf meine Hilfe und meine euch zuströmende Kraft, so ihr diese nur nützen wollet. Nur an meine große Liebe zu euch müsset ihr glauben. Dann wird auch alles für euch erträglich sein, so ihr euch von meiner Liebe getragen fühlt. Wird auch das Schwerste euch leicht vorkommen, denn dann wisset ihr, dass ihr um eures Seelenheils willen den Erdenweg zurücklegen müsset, den ich als erfolgreich für euch erkannt habe. Und dann wird euch eine Ruhe überkommen, auch in schwerster Lebenslage, denn ihr fühlet mich stets neben euch und lehnet euch vertrauensvoll an mich an. Ein ebener Weg führt euch niemals zur Höhe, und jeder Aufstieg ist mühevoll, solange ihr ohne Kraft seid. Erfüllt euch aber die Kraft aus mir, dann könnet ihr auch jedes Hindernis mühelos nehmen. Der Kraft aus mir könnet ihr euch aber jederzeit bedienen, so ihr mein Wort entgegennehmet, so ihr euch labet am Quell des Lebens, so ihr mich zu euch sprechen lasset und meine Himmelsgabe begehret, so ihr mich selbst im Wort aufnehmet in euer Herz. Dann wird jegliche Schwäche von euch abfallen. Ihr werdet euch vertrauensvoll mir empfehlen. Und ich werde euch tragen über alle Fernisse des Lebens, über Klippen und Gestein hinweg zur Höhe. Und abfallen wird alles Leid und aller Kummer von euch. Denn mit meiner Hilfe ist alles überwindlich. Mit meiner Hilfe erreichet ihr sicher euer Ziel. Darum holet euch ständig neue Kraft aus meinem Wort. Nehmet es hungrigen Herzens entgegen. Lasset euch speisen und tränken von mir und wisset, dass mein Wort der Kraftquell ist von Ewigkeit, weil ich selbst das Wort bin und ihr von mir jederzeit Kraft in aller Fülle beziehen könnet, wie ich es euch verheißen habe. Amen.